Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 210, an Schiller. Ihre freundliche Zuschrift, begleitet von den ersten Bogen des Almanachs und den guten Zwiebäcken, waren mir sehr erfreulich. Sie trafen mich mitten im Fleiße von allerlei Art. Der Almanach macht wirklich ein stattliches Gesicht, und das Ganze kann nicht anders als reich und mannigfaltig werden. Könnten Sie nicht, da Sie doch einige Blätter umdrucken lassen, auch gleich die Eisbahn mitnehmen? Wie sie jetzt steht, verspricht sie ein Ganzes zu sein, das sie nicht leistet, und die zwei einzelnen Distichen am Ende machen den Begriff davon noch schwankender. Ich schicke Ihnen hierbei, wie ich wünschte, dass sie abgedruckt wurden. Die Distichen wurden durch einen kleinen Strich getrennt, und da ich noch einige hinzugetan habe, so machten sie eine Art von Folge und leiteten die künftigen ein, die auf eben diese Weise stehen werden. Sophie Mereau hat sich recht gut gehalten, der Imperativ nimmt sich recht lustig aus. Man sieht recht bei diesem Falle, wie die Poesie einen falschen Gedanken wahr machen kann, weil der Appell ans Gefühl sie gut kleidet. Mir ist aufgefallen, wie das Gedicht von Konz doch eigentlich nur gute Prosa ist, und wie wunderlich die Kobolde sich in der übrigen hellen Gesellschaft ausnehmen. Es ist aber recht gut, dass sie von allen diesen beliebten Arten etwas aufnehmen. Haben Sie nicht auch noch eine leidliche Romanze? Bei der Redaktion der Xenien hoffe ich, gegenwärtig zu sein und meine neuesten noch unterzubringen. Bis künftigen Mittwoch hoffe ich, manches überstanden zu haben. Bis dahin werde ich mir auch die Frage, ob ich Ihnen das achte Buch nochmals schicke, beantworten können. Ich müsste mich sehr irren, oder ich muß künftig diesen letzten Band zu zwei Bänden erweitern, um etwas mehr Proportion in die Ausführung der verschiedenen Gegenstände zu bringen. Was sagen Sie zu beiliegender Wundergeschichte? Sie ist aus der Florentiner Zeitung genommen. Lassen Sie es doch abschreiben und teilen es einigen Freunden mit. Merkwürdig ist das Mandat, dass man zu gleicher Zeit zur Sicherstellung der französischen Kommissarien, die man erwartet, vom Quirinal publiziert hat. Es werden darin die unmittelbarsten, strengsten Strafen demjenigen, der sie nur im Mindesten beleidigte oder sich bei allem, was geschehen könnte, wahrscheinlich ist der Transport der Kunstsachen gemeint, nur im Mindesten regte und rührte, ohne prozessualische Form angedroht. Meyer hat geschrieben und ist recht gutes Muts. Er hat schon angefangen, die Madonna della Seggiola zu kopieren und wird sich nachher wahrscheinlich an einen Teil eines trefflichen Bildes von Michelangelo machen. Er hofft immer noch auf mein nächstes Kommen. Die nächste Woche werde ich auch mehr sagen können, wie unsere Politiker stehen. Das sächsische Kontingent bleibt im Vogtlande. Die übrigen Truppen sind denn doch so verteilt, dass der Cordon eine Gestalt hat. Dem ungeachtet wird wohl das Beste, was zu hoffen ist, nicht von Macht und Gewalt, sondern von höheren Verhältnissen und höheren Konstellationen abhängen. Grüßen Sie alles, was Sie umgibt. Ich freue mich, Sie bald wiederzusehen. Wie ich denn von unserer Wechselwirkung noch Folgen hoffe, die wir jetzt gar noch nicht ahnen können. Leben Sie recht wohl. Weimar, den 13. August 1796. G.